ein Herz und eine Seele. Dein Lachen hallt in mir nach. Ich bin gut drauf, wenn ich dich sehe. Du rettest immer meinen Tag. Hier gegen den Rest der Welt. Echte Freundschaft ist alles, was zählt. Wir sind wie Brüder, ganz ohne Worte. Wir sind zwei von derselben Sorte. Wir sind wie Brüder, wahre Freunde. Wir stehen gemeinsam für alle unsere Träume. Das für ein Leben, Seite an Seite, Seite an Seite, Seite an Seite. Sind wir füreinander stark. Wir schwingen keine großen Reden, keine großen Reden. Wir schweigen Silber zu Gold, Silber zu Gold. Wir sind Komplizen fürs Leben. So hat's das Schicksal gewollt. Wir gegen den Rest der Welt. Echte Freundschaft ist alles, was zählt. Wir sind wie Brüder, ganz ohne Worte. Wir sind zwei von derselben Sorte. Wir sind wie Brüder, wahre Freunde. Gemeinsam für alle unsere Träume. Das für ein Leben, Seite an Seite, Seite an Seite, Seite an Seite. Sind wir füreinander stark. Du bist ein Fallschirm, der sich öffnet in der Not. Bist meine Luft, wenn alles zu ersticken droht. Du bist noch da, wenn alle anderen schon weg sind. Gibst meinen Flügeln den nötigen Aufwind. Wir sind wie Brüder. Wie Brüder. Whoa, oh, oh. Wir sind wie Brüder. Wie Brüder. Ganz ohne Worte. Wir sind zwei von derselben Sorte, von derselben Sorte. Wahre Freunde, wahre Freunde. Wir stehen gemeinsam für alle unsere Träume. Seite an Seite sind wir füreinander stark. Seite an Seite sind wir füreinander stark.